Tod ist ein eigener Mann, streift die Dinge dieser Welt, ihre Regenbogen ab und schließt das Auge zu Tränen und das Herz zu freilich auch verblüffen lassen und des Dinges zu viel tun und gewöhnlich ist das der Fall, wenn man bis dahin zu wenig getan. Ein eigener Mann und ein guter Professor Moralium. Und es ist ein großer Gewinn, alles, was man tut, wie vor seinem Katheder und unter seinen Augen zu tun.